Follow me, take a high. Van Dyk. Live im Fritz Popcorn Radio. Thank you. Kandi, live im Fritz Popcorn Radio. On a New York City night. Bei Tritz ist er sonst immer mittwochabends zu hören in seinem Soundgarden von 20 bis 22 Uhr mit Advanced Electronic Music. Aber jetzt ist er live in Berlin in der Arena, spielt dort auf der Official Popcom Night 2007. Paul van Dyk ist sein Name. Er steht an den Decks und zwar noch eine ganze Weile bis 6.30 Uhr, über zwei Stunden noch. Wir hören ihm weiter zu, bevor danach noch eine halbe Stunde übertragen wird von den Jungs von Duderstadt. Ziemlich tiefe Sounds, die Paul hier spielt. Viele Sachen auch schon von seinem neuen Album. Ich glaube, das kann noch viel Spaß mit dem Spielspaß, viel Spaß machen hier in den kommenden zwei Viertelstunden. Van Dyk, live im Fritz Popcorn Radio. Thank you. Oh, live im Fritz Popcorn Radio. Down. We'll be right back. Er legt ziemlich los, Paul van Dyk. Und hat er auch noch eine Stunde, anderthalb Stunden sogar. Mann, der Zeitplan. Ihr hört das Fritz-Popcom-Radio, wenn man so will. Die Übertragung aus der Arena in Berlin. Der Official Popcom Night 2007. Vorhin schon Felix der Hauskat aufgelegt und Giuseppe Ottaviani. Und das hier ist der Chef des Ganzen, Paul van Dyk. Bis 6.30 Uhr noch an den Decks. Live übertragen hier im Radio. Ihr könnt aber auch noch hingehen in die Arena. Es soll relativ voll sein, aber ein Plätzchen findet sich da bestimmt noch. Und dann um 6.30 Uhr die beiden Brüder von Duderstadt. Aber bis dahin haben wir es ja noch ein bisschen. Meister Paul van Dyk, bitte macht doch weiter. Fritz, Popcom Radio. Und das hört man. Thank you. Paul van Dyk, live im Fritz Popcorn Radio. Paul van Dyk. Thank you. Er hat mal angefangen als Nachrichtentechniker und Tischler, aber inzwischen liegt das so lange zurück, da kann er sich wahrscheinlich kaum noch dran erinnern. Paul van Dyk legt gerade auf in der Arena in Berlin. Und wir hören die hier auf Fritz, die Live-Übertragung der Official Popcom Night 2007. Paul ist noch ungefähr eine Dreiviertelstunde da an den Decks, bis 6.30 Uhr. Dann geht's weiter mit den beiden Brüdern, die sich Duderstadt nennen. Und wir lassen weiter die Musik für uns sprechen. Hier ist Paul van Dyk und da läuft ja auch gerade einer seiner größten Hits. Take a high. Fall.